trennte sich beim Tod Jesu Christi die Gottheit vom Leib und von der Seele. Beim Tod Jesu Christi trennte sich die Gottheit weder vom Leib noch von der Seele, sondern es trennte sich nur die Seele vom Leib. Ja, Tod ist die Trennung von Leib und Seele in der menschlichen Natur. Und das ist bei Jesus Christus bei seinem Tod eingetreten. Aber sowohl seine menschliche Seele als auch sein menschlicher Leib bleiben mit der Gottheit verbunden.